soll. Wunderbar, wundervoll, und ich tanz einfach weiter. Thank you. the blue sky. We'll be right back. I miss the mind.